Tier. Es geht um Kunst. Kunst, meine Damen und Herren, was ist Kunst? Kunst ist das säkuläre Rudiment eines sakralen Weltverhältnisses. Als die Aufklärung, die Industrialisierung und die Entdeckung Amerikas das mythologische Weltbild aufsprengten und die Menschen eine Welt entließen, in der nur noch die kühle Berechnung zählte, da bat sich die Kunst an als ein Residuum, in der nicht bloß die bare Rechnung zählte. Das ästhetische Weltverhältnis floh aus dem Leben der Menschen in den Himmel der Kunst. Der Himmel der Kunst war indes nicht für alle zugänglich. Er gehörte am Anfang zu jenen Privilegien gehobener bürgerlicher Kreise. Das hat sich mit der modernen Massenkultur verändert. Kultur ist hier als Ware für jeden zugänglich und die Kunst reagiert darauf, indem sie entweder jeden zum Künstler erklärt oder indem jeder Alltagsgegenstand potenziell ein Kunstwerk sein kann. Das ist das Ende der Kunst und doch lebt sie weiter. Nur, ihr Sinngehalt ist fragwürdig geworden. Keiner weiß mehr, wo Kunst beginnt und wo sie aufhört. Das Verhältnis zwischen Künstler, Kunstwerk und Kunstrezipient ist problematisch geworden. Ich möchte Sie einladen, dieses Verhältnis einmal an einem empirischen Beispiel zu beobachten. Folgen Sie einem jungen Baccalarius der Philosophie und einem ehemaligen Drucksetzer auf ihrem Rundgang durch die diesjährige Ausstellung des Werkleitsfestivals in Halle, wo in diesem Jahr zahlreiche moderne und postmoderne Kunstwerke im Bereich der zeitbasierten Künste zu sehen waren. Giftige Schokolade. Ein Hörstück von und mit Götz und Lukas. Hallo? Ach, du bist's. Hör mal, was hier steht. Zunehmende Gewalt in der Kunstwelt. Bandenkrieg, Prügeleien. Womit? Verdächtigt wird N.G. aus R., dessen Werke zu astronomischen Summen gehandelt werden und dessen aufwendiger Lebensstil schon viele arme Leute geärgert hat. Ach, was soll dieser Unsinn? Aber verstehst du nicht? Was? Da scheint was los zu sein. Action, Kultur, Geld. Also gut. Abgemacht. Könnte man sagen, hier fehlt überall der Putz. Guck dir das an. Also ich finde ja das Gebäude, fand ich von draußen her, irgendwie schon mal ziemlich interessant. Von außen sieht es auch ein bisschen imposanter aus als vom Hof aus. Da haben sie auf jede Art von Stuck verzichtet. Du weißt, was das für ein Gebäude gewesen ist, oder? Ja. Das war ein Verlagsgebäude mit einer Druckerei und mit einer Setzerei. Das ist für mich interessant. Ich bin gelernter Schriftsetzer. Aber da ist leider nichts von übrig. Ja. Ich habe schon seit meiner Kindheit eigentlich so eine Faszination für solche alten, leerstehenden Häuser. Die habe ich auch. Wir sind da immer als Kinder, bin nur auf einem Dorf aufgewachsen, wir sind immer in die leerstehenden Häuser rein und haben uns das alles erschlossen. So. Und dann gucken, was mögen die Leute wohl da drin gemacht haben, als sie noch drin waren. Man findet da immer übelst viel, auch alte Akten und so. Und dann staunt man, was es alles noch gibt. Ja, und jetzt ist eine Ausstellung in so einem alten leerstehenden Haus. Hier richtig viel. Das gucken wir uns jetzt an. Ja? Hallo! War schön. Du hast eine gute Farbe. Alles okay? Man schlägt sich durch. Ja. Gibt es Arbeit? Nein. Geld. Oh, interessant. Wie denn? Verschiedene Quellen schieben die Schuld der schlechten Stimmung zwischen Maler und Betrachter zu. Und daraus machen wir einen Riesenwirbel und kassieren grausam, wie die anderen. Wir steigen ganz groß ein, und zwar vorne, und starten senkrecht. Wir verstehen zwar nichts davon. Noch nicht. Aber das wird sich schnell und gründlich ändern. Wir machen eine Informations- und Bildungsreise. Gleich erste Etage rein? Ja, Treppenhaus. Das ist eine rote Treppe, die müsste eigentlich knarren. Ist aber robust gebaut. Deswegen knarrt die nicht. Ich muss dir vorstellen, ist von Zehntausenden von Menschen belatscht worden. Über die Jahre, Jahrzehnte. Die Treppe hat schon eine Menge. Ausstellung. Werkleitsfestival 2015. Also ich habe mich nicht groß vorher über die Ausstellung informiert. Links rum, ja. Weißt du, was uns ungefähr erwartet, oder? Nein. Oh, was haben wir hier? Dieser Raum ist sehr gut beleuchtet. Sehr gut erhalten, bis auf die herausgerissenen elektrischen Leitungen. Der Stuck an der Decke ist noch intakt. Erstaunlich. Ich habe keine Idee, wer sich hier damals drin aufgehalten haben könnte, was für eine Sorte Arbeit hier verrichtet worden ist. Ziemlich kleiner Raum, ne? So. Oh, so. Ja. Hier an der Wand, na, sagen wir mal eine Grafik, ja? Weißt du, woran mich das erinnert? An bestimmte Sorten von Marmor. Das einerseits. Ah, das ist eine Fotografie, ne? Und die, dahinter ist so eine Lampe. Das heißt, so eine beleuchtete, von hinten beleuchtete Fotografie. Gut. Und ich glaube, dass das ein Ausschnitt von alter Haut ist. Ein Ausschnitt? Das ist eine Ader, das Blaue. Gut, okay. Interessanterweise fängt die links an und hört rechts auf. Ja, na, die sticht so heraus, ist es so, glaube ich, bei... Läuft violett durchs Bild, wie irgendeine Art von Blitz. Und hier sieht man auch so die kleinen Härchen so. Also das sieht schon, man erkennt das nicht auf den ersten Blick, ne? Aber wenn Haut, dann Gänsehaut. Hm. Ja. Mit kleinen Leberflecken. Hast du das gemacht? Bist du wahnsinnig? Nicht schlecht. Sehr geschmackvoll. Aha. Mir gefällt dieser Stil. Ebenso harmonisch wie ausgewogen. Sehr wertvoll. Und gut ausgestellt, ausgezeichnet. Ja. So von schlichter Heftigkeit. Komm. Zart. Streng dekorativ. Denkst du, wir könnten das auch? Zum Denken bin ich hier noch gar nicht gekommen. Obacht! Vorsicht! So, und hier steht ein riesiger Scheinwerfer. Der beleuchtet einen weiß gedeckten Tisch. Und darauf, oh, das ist lustig, 3 Pralinen. Schöne Trüffel. Auf einem Silbertablett mit weißem Deckchen und dem Hinweis Don't eat contaminated chocolates. Vergiftete Schokolade. Ich glaube das nicht. Haben wir es probiert? Nee, ich weiß nämlich, gestern war dieses ganze Tablett voll von diesem Konfekt. Und der Vermerk, der daneben stand, hieß bitte nicht essen, wird noch gebraucht. Auch auf Englisch. Eine Praline pro Gast. Gestern wollten sie die Leute noch vergiften, heute? Nee, gestern nicht. Heute wollen sie nicht vergiften. Aber gestern durfte jeder eine bekommen. Also ich will mal, wenn wir schon im ersten Raum sowas finden, da kann uns ja hier sonst was erwarten. Also ich würde sagen, aus Sicherheitsgründen bleiben wir erstmal hier in der Etage, damit es übersichtlich bleibt und wir die Sache auch verkraften. Und du erwartest gefährliche Kunst sozusagen. Ja. Also wenn hier schon mit vergifteter Schokolade aufgewartet wird und die auch noch so nett serviert ist, ja, wer weiß, was hier noch alles kommt. Guck dir mal das Fensterbrett an. Das ist der Dreck von 50 Jahren. Ah, das finde ich schön, dass sie das so gelassen haben. Ja, es Ich fände es nicht schön, wenn die alles ganz sauber gemacht hätten. Nur die Bläschenfolie da oben, die ist unzeitgemäß. Gut. Ach, da hängt noch ein bisschen. Was steht hier? Brennig. Ist das eine Frau? Das ist eine Frau, die steht an einem Wegesrand. Und da ist, da ist Schilf, wenn ich das richtig sehe. Also es scheint irgendwo in der Nähe von dem See zu sein. Es ist Sommer. Oder sehr hohes Gras. Und dahinter sind Bäume. Es ist Sommer auf dem Bild. Und sie steht vor einem Ortsausgangsschild. Ja, was steht da drauf? Brennig. Brennig. Hast du schon mal gehört? Nein, ist auf keinen Fall ein deutsches Ortsausgangsschild. Die sehen anders aus. Interessant. Was findest du daran interessant? Dass ich das jetzt erst sehe. Ich komme hier rein und übersehe das Bild völlig. Und erst, wenn ich mich ganz genau in dem Raum umgucke, sehe ich, dass da noch ein Bild hängt, was ich übersehen habe. Aber wie gesagt, gegen die vergiftete Schokolade kommt das nicht an. Vierecke. Nein, Gitter. Da ist er her. Aha. Picasso. Am hübschesten sind ja diese provisorisch verlegten Stromleitungen, weil eben die ursprüngliche Stromversorgung einfach rausgerissen worden ist. Und zwar offenbar ohne irgendeinen Rückstand. Na, guck mal, hier guckt noch was raus von der Leitung. Das haben sie vergessen. Okay. Vergiftete Schokolade. Vergiftete Schokolade. So. Jetzt kommt hier bewegtes Bild. Hier läuft ein englischer Film. Ein Spanisch mit englischen Untertiteln. Das ist eine Skype-Unterhaltung. Konversation. Ja. Ich verstehe nichts. Brain. Ah. Interessante Frage. Videoinstallation. Are Spanish people taking over the world? Das ist eine Frage. Übernehmen Spanier die Welt? Vielleicht? Wer kann das von hier aus beurteilen? Ich glaube, wir müssten uns jetzt sehr konzentriert hinsetzen und den Film verfolgen. Da gibt's nichts zum Sitzen. Dann gehen wir weiter, oder? Hier gibt's was zum Sitzen. Oh, ich brauche noch zwei solche kleinen Sessel für mein Zimmer zu Hause. Warte, es sind eine Woche, die haben sie bestimmt übrig hier. So. Hier gibt's Kopfhörer. Zu allem Überfluss verschwenderisch im Hinblick auf den Materialverbrauch. Fernsehen? Durch die Systematik jegliche Träumerei und das Abschweifen in etwas Weites im Keim ersticken. So, das ist hier unser kulturelles Angebot. Rasch erkennt sie, dass die Tätigkeit zwecklos ist und beschließt, ein Buch zu schreiben. Also hier fühle ich mich zu Hause, hier kann ich glotzen. Da steht ein Fernseher. Läuft irgendein Programm und ich kann mich berieseln lassen. Hier gefällt's mir. Ja, das Programm ist auch anspruchsvoll. Also ich höre jetzt dir mit einem halben Ohr zu und einem halben Ohr dem Film. Und in dem Film geht's darum... Die Geschichte wird eine andere. Durch Umwandlung des Verarbeitungsprozesses, der hier nicht stehen soll. Also geht's eigentlich darum, wie man so Ausschnitte aus der Welt halt eigentlich so einfängt und dann künstlerisch verarbeitet. Du nennst das halt Anspruchsvoll? Also jetzt ist jetzt nicht so das Brieselprogramm, meine ich damit. Mir kommt es ein bisschen abgehoben vor. Ja, so kann man es auch sagen. Also zumindest das Audioprogramm dazu. Also. Du hast jetzt noch gar nicht lange zugehört eigentlich. Nein, ich entscheide das sehr schnell. So, in diesem Raum haben wir Kacheln. Das könnte früher mal... Tja, was könnte... Na, pass mal auf, wenn das eine Druckerei war mit einer Setzerei, dann hatten die vielleicht sogar ihren eigenen Betriebsarzt. Oder was gab's früher? Naja, Größere Betriebe ab, was weiß ich, 100 Beschäftigte aufwärts hatten eine ziemlich ausgeprägte Sozialstruktur. Die hatten also nicht nur eine Kantine oder, nö, die hatten zum Beispiel ihren eigenen Zeitungskiosk. Und die hatten natürlich auch einen eigenen Arzt. Zumindest Räume für einen Arzt. Und der Arzt kam dann, was weiß ich, zweimal in der Woche. Im Druckhaus Freiheit war der fest angestellt und war jeden Tag von 8 bis 16 Uhr. Aber das ist ja irgendwie auch so ein bisschen so Kontrolle dann, oder? Wenn so ein Arzt dann direkt da ist. Weil wenn der Arzt jetzt nicht im Haus ist, dann kann man sagen, okay, ich lasse mich jetzt krank schreiben, gehe dann vielleicht zum Arzt meines Vertrauens und man kann so 2-3 Tage mal blau machen. Wenn dann aber direkt der Betriebsarzt kommt und das kontrolliert, der wird ja dann nicht sagen, okay, also der wird ja dann im Sinne des Chefs dann entscheiden, oder? Nicht im Sinne des Chefs, sondern im Sinne der Planerfüllung. Mit zu wenig Leuten kannst du keinen Plan erfüllen. Und das weiß der Arzt. Und weil du das auch weißt, dass er das weiß, gehst du nicht zu ihm, sondern zu einem anderen. Ganz einfach. Ja, vielleicht war hier tja, das Wartezimmer vom Arzt. Übrigens, so wie die Farbe hier von der Decke abblättert, so ist die vor 25 Jahren auch schon abgeblättert gewesen. Das heißt, es hat sich nicht viel verändert. Also Treppenhäuser in der DDR sahen tatsächlich so aus. Das hat aber keinen groß gestört. Aber das ist ja interessant für so ein Verfallsstadium, wenn man feststellt, ab einem bestimmten Stadium verändert sich eigentlich nicht mehr viel, wenn man nicht mit Gewalt irgendwie drauf. Das ist interessant, ja. Also vielleicht war sie vor 25 Jahren nicht ganz so stark abgeblättert, aber abgeblättert war sie schon und das hat die Leute auch nicht gestört. Das war ja bloß der Betrieb. Der volkseigene Betrieb. Ja, da, wo man arbeiten muss, ist es einem scheißegal, wie es aussieht eigentlich. Genau. Beeindruckt. All diese guten Häftlinge. Glaubst du, das hat viel Arbeit gemacht? Kaum. Noch mehr Filme. Ja, gibt es ja schon wieder einen. Oh, der ist aber langsam. Das ist ein sehr langsamer Film. Das sind auch stehende Bilder. Völlig in Lila gehalten. Das sind Grafiken, an die man rangezoomt wird, sozusagen. Der Raum ist völlig kahl, verwüstet. Und das, was man jetzt gerade sieht, man so Himmel und es kommen immer mal so kühle Lichteffekte mit rein. Jetzt erscheinen weitere Grafiken, an die man wieder rangezoomt wird. Und wie würdest du die Grafiken beschreiben? Anspruchsvoll. Was wäre für dich anspruchsvoll? Weiß ich nicht. Würde ich ja gar nicht vermuten. Anspruchsvolle Sachen. Also sowas kannst du in Flash programmieren. Das ist nicht besonders schwer. Vielleicht hat der die Fotografien gemacht. Aber warum? Guck mal, hier, das ist hier so eine krasse Landschaft irgendwie. So eine verschneite Trümmerlandschaft. Was soll das Geblubber? Nein. Nee, hier gefällt es mir nicht. Was hältst du von dreidimensionalen Menschen? Eine schöne Idee. Ha! Ein Selbstporträt. Ich sehe eher verrückte Muster. Bahn. Du, das ist der Bahnhof. Guck mal, der Wasserturm. Von Halle? Na, der Wasserturm. Weißt du, woher ich den Vielleicht. Kenne? Da war ein Nazi-Aufmarsch und ein paar Kumpels sind da rüber und haben da oben ein Transparent hingehängt. Nie wieder Faschismus. Und ich stand unten drunter, habe ihnen zugeguckt und dann kam die Bahnpolizei und hat meine Personalien aufgenommen, weil ich mich auf dem Bahngelände aufgehalten habe. Und 2 Wochen später kriege ich einen Bußgeldbescheid über 10 Euro, habe ich bezahlt und in die Betreffzeile habe ich reingeschrieben, nie wieder Faschismus. Ich habe das Gefühl, du treibst dich immer darum, wo es so nach Rebellion und Aufstand und Auseinandersetzung riecht. Das ist andersrum. Es erwischt mich. Es erwischt mich. Ja. Aber in solchen Ausstellungen hier? Guck mal, hier die Straßenbahn, die verschwindet da einfach drin. Das sieht aus, als ob die als ob das durchsichtig wäre. Ah, was ist da los? Guck mal, die fährt oben drüber. Das sind einfach auch mehrere Filme übereinander, oder? Ja, jetzt wo du es sagst. Jedenfalls, da hinten ist der Bahnhof. Das klingt auch gar nicht wie Straßenbahn. Zumindest nicht wie die Hallische. Die quietscht. Die haben bestimmt einfach irgendeinen anderen Sound drüber geschnitten, um das authentisch zu machen. Aber als echter Hallenser erkennt man natürlich den Betrug. So klingt doch keine Straßenbahn in Halle. Guck mal, da kommt jetzt ein Doppelstockzug, der gehört da überhaupt nicht hin. Was macht der Doppelstockzug? Der schiebt sich in einen anderen. Oh Gott. Nein, das muss ich nicht begreifen. Kunst ist die Freiheit in der Erscheinung. Sie erzeugt den Schein einer Freiheit, die in der Wirklichkeit nicht vorzufinden ist. Und freie Menschen werden durch die Kunst in die Möglichkeit versetzt, die Freiheit kennenzulernen. In diesem Sinne ist die Kunst eine Meisterin der Täuschung. Sie täuscht über die reale Unfreiheit der Menschen hinweg und setzt in einer unfreien Welt freie Menschen voraus, die in der Lage sind, freie Kunst zu rezipieren. Der Täuschungscharakter hängt der Kunst auf allen Ebenen an. Das Handwerk der Kunst besteht überhaupt darin, mannigfaltige Täuschungen zu erzeugen. Optisch, klanglich, sprachlich und körperlich erzeugt sie Räume und Szenarien, die nicht wirklich existieren. So, hier hängen etliche Bahnpapier von der Decke. Angeleuchtet mit pinkfarbenem Neonlicht. Na gut, es wird irgendeinen Zweck haben, ja. Kunst hat ihren Zweck in sich selbst. Da das Prinzip der Kunst in der Freiheit besteht, kann ihr kein äußerer Zweck zukommen. Das Kunstwerk gibt sich selbst die Regel, erschöpft sich aus nichts als aus sich selbst heraus. Nur so kann es ein Vorbild der Freiheit sein. In diesem Sinne bildet die Kunst gegenüber der zweckrational geordneten Welt der Sachen ein Residuum der Zweckfreiheit. Kunst hat keinen Zweck. Hell beleuchtetes Parkett. Richtiges Parkett. Und auch wieder Stuck an den Decken. Und ein herrlicher Stuck an der Decke. Die Wände gucken wir uns mal nicht an, dann sehen wir wieder diese rausgerissenen Elektroleitungen. Ich wollte schon sagen, die Wände gucken wir uns nicht an, sonst sehen wir die Bilder, die da dran hängen. Ach, hier hängen Bilder. Jetzt, wo du es sagst. Naja. Fünf Bilder, auf denen eine dasselbe zu sehen ist. Aber in unterschiedlichen Belichtungsstadien. Also hier ist überbelichtet, deswegen ist das Bild schwarz. Und am Ende ist genau richtig belichtet, da sieht man halt gut die Kontraste von Schwarz und Weiß. Okay, hat der Fotograf seine Kamera ausprobiert? Nee, beim Entwickeln, glaube ich, ist das, oder? Ja, gut, das ist die Steinzeittechnologie. Ha! Ein Guckkasten. Ein schwarzer Kasten an. Na hier, das ist eine Sparbüchse. Nein! Also ich hätte jetzt gedacht, die soll mal Geld reinschmeißen, aber man kann reingucken und man sieht Aufnahmen von einer Überwachungskamera, von verschiedenen Überwachungskameras. Und so Eingänge von so 24-Stunden-Shops und Tankstellen. Nicht schlecht, wie haben die das gemacht? Ein total scharfes Bild. Jetzt ist es weg. Einfach weg. Nee, jetzt ist es wieder da. Straffe Sache. Aber das Interessante ist, dass du das Gefühl haben sollst, du bist die Überwachungskamera. Och, ein Konsum. Ich habe eben das Konsumzeichen aus der DDR gesehen. Jetzt warte ich drauf, ob vielleicht ein Trabi vorbeikommt. Ach nee. Jetzt wird's Englisch. Larsen, Family Mart. Tja. Was vielleicht will uns der Künstler damit sagen? Aber so darf man ja nicht rangehen. Man darf ja nicht von dem Künstler ausgehen. Du, das war kein Konsumzeichen, jetzt sehe ich's. Das Bild ist nochmal gekommen, sieht anders aus, das K. Das ist möglicherweise das amerikanische Kmart. Amerikanische Pendant des Konsums. So ungefähr. Und hier haben wir im Gegensatz dazu Natur. Die unüberwachte Natur. Das ist natürlich eine Illusion. Einsame Menschen in freier Natur. Das ist natürlich ein Feld, das künstlich, hochkünstlich angelegt wurde, mit einer Baumreihe, die auch künstlich angelegt wird. Also das ist eigentlich nur die Illusion der unberührten Natur. Das klassische Kunstwerk ist ein organisches Kunstwerk. Kunst besteht in der Täuschung, Natur zu sein, obwohl sie ein höchst künstlerisches Produkt ist. Das Kunstwerk soll wirken, als würden sich die Teile organisch zu einem Ganzen fügen. Jedes Teil hat eine Funktion, die nicht aus dem Ganzen herausgetrennt werden kann. Das Ganze soll so gewachsen sein, als hätte kein Mensch es erzeugt, sondern als sei es aus der Natur heraus gewachsen oder von Gott erschaffen. Kunst ist die Erscheinung der Freiheit in der Natur. Boah, hier kann man einen Blick aus dem Fenster werfen. Guck mal, hier saß du schon. Ist dir sicher? Der Abteilungsleiter. Naja, die haben sich damals hinter solchen Glaswänden verborgen. Das ist übrigens eine amerikanische Erfindung. Die großen Companies Anfang des 20. Jahrhunderts haben das eingeführt. Es hat dann sowas von Aura, wenn man hinter Glas sitzt. Ne? Genau. Der Chef konnte alles sehen, was in der Halle passiert. Aber hier gab es trotzdem jetzt einen Chef. Vorhin hast du gesagt, nee, nicht was der Chef sagt, sondern was die Planerfüllung sagt. Naja, es ist ein dasselbe. Kann man hier nichts. Das ganze Gebäude ist ja von außen mit grüner... Ach, das finde ich immer interessant. Damit niemandem was auf den Kopf fällt. Das finde ich immer interessant, wenn man in solche alten Häuser einsteigt, dass man, meistens ist es dunkel und man hat nur so kleine Nischen, wo man rausgucken kann und dann erscheint die ganze Welt so ein bisschen anders, als man sie von draußen wahrgenommen hat. Wahre Kunst ist auratisch. Sie bringt etwas zur Erscheinung, das sich in unendlich weiter Entfernung befindet. Kunst bringt den Menschen etwas nah, das in seiner Entfernung unerreichbar und unberührbar ist. Das, was hier so weit entfernt ist, lässt sich fassen als das Göttliche, das Heilige, das Ganze, das Nicht-Entfremdete, das Eine und in sich Geteilte. Kunst ist die einmalige Erscheinung einer Ferne, die durch das Kunstwerk mit einem Male so nah ist, dass den Kunstrezipienten unweigerlich ein seltsames Erschaudern erfasst. Mehrere Löcher zum Durchgucken. Und dahinter läuft ein Film. Oh, hat eine Pistole in der Hand. Das ist ein bisschen wie wir Kunsträuber. Ah, die tarnt die Pistole hinter einem Bild, das sie an die Wand hängt. Nicht schlecht. Ich glaube, der hat keine stringente Handlung, der Film. Hier hat kein Film eine stringente Handlung. Hier nicht? Nee. Das gibt das ganze Haus nicht her. Ich würde jetzt abstrakte Filme nicht grundsätzlich ablehnen. Was will mir der Künstler damit sagen? Ich finde, das habe ich vorhin schon gesagt, dass man nicht mit der Frage, was will der Künstler damit sagen, an die Kunst rangehen darf. Naja. Weil, okay. Ich meine, es kann ja sein, dass der Künstler was ganz anderes sagen will und man bekommt aber was gesagt, was viel besser ist. Aha. Oder es kann ein Künstler sein, der total klug ist und gute Sachen sagen kann, aber die Kunst sagt das nicht. Ich habe ein bisschen studiert. Oh Gott. Über verschiedene Typen. Also, aufgepasst. Obacht. Vorsicht. Typ A. Aber das ist doch... Typ B. Oh... Diese Sauerei wird aufgeputzt. Blöde Theorien. Die Wirklichkeit ist härter. Sieht anders aus. Kunst erzieht Menschen zur Mündigkeit. Indem die Menschen durch die Kunst die Freiheit in der Erscheinung erfahren, können sie die Freiheit trotz unfreier Verhältnisse probeweise erfahren und sich so langsam zur Mündigkeit heranbilden. In diesem Sinne hat die Kunst einen aktivierenden Charakter. Sie regt den Menschen an, am größten denkbaren Kunstwerk überhaupt zu praktizieren, an der Gesellschaft. Und so ist die wahre Tendenz jeder Kunst, am Ende jeden Menschen zu einem Künstler zu machen. So. Schon wieder hier ein Beamer, ein Aquarium. Ein Beamer in voller Arbeit. Also hier sieht man ein Aquarium und darunter ist ein Beamer aufgespannt und der leuchtet durch das Aquarium durch. Aber das Aquarium ist unbewohnt. Aber es werden trotzdem Blasen drin gemacht. Das bringt mich auf eine Idee. Wir könnten doch jemanden mitbringen, der in dem Aquarium wohnen kann. Ob wir heute noch irgendwo einen Goldfisch zu kaufen kriegen? Samstagabend ist jetzt schon. Dann nicht. Aber der wird doch wahrscheinlich auch frieren da drin. Ist kalt. Na gut. Also wäre natürlich schön. Weil ich glaube, der Sinn dieser Installation ist, dass halt durch diese Blasen halt ein Bild jetzt an der Decke erzeugt wird. Oder wenn wir so eine kleine Plastikente da reinschmeißen. Ach so, der Beamer bewegt sich. Ja, eine Plastikente, das ist ja doch übelst geil. Wollen wir rüber zum Edeka gehen? Haben die eine Plastikente? Nee. Man kann ja auch was anderes nehmen. Pass auf, ich schmeiß da jetzt einfach so ein Streichholz rein. Okay. Das schwimmt dann. Pass auf. weiß, das ist eine Schweinerei, aber ich mach's trotzdem. Zack. Oh, guck mal, jetzt ist hier der Mond. Und damit sich das Streichholz nicht so alleine fühlt, braucht's gleich noch eins. Zack. Sieht man das jetzt? An der noch, Decke? Noch nicht. Ich schmeiße das dritte Mal so rein, dass man das sehen kann. Oh, jetzt geht die Projektion von vorne los. Zack, yes. Da siehst du es. Das war nur ganz kurz da. Ein virtuelles Streichholz. Jetzt. Zack, da ist es. Aber man sieht gar nicht, dass es ein Streichholz ist. Das sieht eher aus wie so eine Amöbe oder sowas. Da müssen wir was Größeres reinschmeißen. Komm, weg hier. In Scheiben übereinander gelegt und die mittlere Scheibe trägt ein Muster. Mäander, die dermaßen exakt aufgetragen sind. Ich würde sagen, das haben die mit einem Laser geschnitten. Was sind denn Mäander? Oh, hier so ein Gekringel. Mal, hier sind gucken irgendwelche Kupferdrähte raus. Das ist ein Kupferdraht, der in diese Plexiglasscheibe eingelassen ist. Der Kupferdraht jetzt schreibt in die Plexiglasscheibe hinein, so eine Art Labyrinth. Jetzt, wo du es sagst. Aber was das für eine technische Funktion haben soll, erschließt sich mir nicht. Aber meistens hat ja Kunst keine technische Funktion. Aber warum sollte man diesen Kupferdraht in diese Windungen reinlegen? Weißt du, was das für Arbeit macht, bis da drin ist? Alles miteinander verbunden. Moment, der Draht läuft hier lang, hier hoch. Und da ist die Lampe. Da wird Strom durchgejagt die ganze Zeit. Wieder zurück. Durch diesen dünnen Draht. Wo geht der andere Draht hin? Hier runter? Und dann wieder ins Bild rein. Ah ja, jetzt geht er hier runter. Hier? Und der geht wieder zurück hier rein. Das heißt, das ist nur ein Kreislauf. Du meinst, es ist ein einziger Draht, der praktisch einen Widerstand für den Strom durch diese Glühlampe darstellt? Ja. Kunst ergreift die Menschen in ihren edelsten Gefühlen. Es gelingt ihr, sie dort zu berühren, wo das menschliche Gefühl am reinsten und unverfälscht ist. In der Kunst kommt dem Menschen entgegen, was sie in ihrem Wesen als Menschheit ausmacht, und so führt die Kunst mitunter zu heftigsten gefühlvollen Aufwallungen. Das ist doch krank! Das ist doch völlig krank! Das ist doch schön, dass sich da jemand solche Mühe gegeben hat. Das ist doch völlig krank. Da nehme ich doch nicht so einen langen Draht. Da nehme ich einen einfachen Widerstand, da steht drauf 220 Ohm. Und gut ist. Ja, aber es geht ja jetzt hier nicht darum, in dieser Ausstellung Lampen zum Leuchten zu bringen. Der muss doch monatelang. Ja, hier sieht man es, guck. Diesen Draht da reingelegt. Hier ist das dokumentiert, wie er diesen Draht da reingefitzt hat. Aber das ist doch krank. Das ist doch eine Arbeit für ihn, der Vater und Mutter erschlagen hat. Vielleicht ist die Kunst wie so eine Art Gefängnis. Ich sag dir, das mit der vergifteten Schokolade war eine Warnung. Das ist doch krank. Das ist eine dieser Grenzüberschreitungen, die hier stattfinden sollen. Man nimmt ganz andere Perspektiven ein. Das hat gestern bei der Eröffnung dieser eine Staatsminister gesagt. Aber ich fand das bei der Eröffnung ganz bezeichnend, weil dieser Staatsminister, ich habe vergessen, welcher Minister das gewesen ist, der hat gesagt... Bestimmt Herr Dr. Robra. In diesem Ausstellungsprojekt werden künstlerische Grenzen überschritten. Und das ist gut für die Art von Gesellschaft, in der wir leben, dass sowas stattfindet. Wo ich mir auch gedacht habe, ja. Man kann alles machen als Kunst. Die Kunst bewegt sich andauernd. Und die Staatsminister müssen immer nur kommen und sozusagen diese Kunst vor ihren Karren spannen. Genau. Ich glaube an die Schönheit und Wahrheit. Auf der Leinwand des Lebens ist der Polizist der Pinsel. Ein ungelöster Fall ist wie eine leere Leinwand und die Justiz ist der gute Geschmack des Polizisten. Schönheit und Gerechtigkeit haben nichts miteinander zu tun. Auf Nimmerwiedersehen, Wichser. Wiederschauen. So, Schönheit und Wahrheit. Doppelpunkt. Schönheit ist nicht immer wahr und Wahrheit nicht immer schön, Komma, leider, Punkt. So. Achtung, hier ist eine Warnung erstmal. Für diese Installation werden Stroboskop-Effekte verwendet. Menschen mit Epilepsie oder erhöhter Sensibilität bezüglich Lichtblitzen besuchen die Arbeit auf eigene Gefahr. Eine Arbeit besuchen. Wir besuchen jetzt eine Arbeit. Visiting the work. Wie würdest du es denn nennen? Ach, Gottchen. Das ist schon, Mäusekino. Das ist schon beeindruckend. Ich weiß nicht, ob durch die Geräusche oder Bewegung hier in dem Kreis, ob man damit beeinflusst, was hier passiert. Aber hier scheint irgendwie so ein Ding zu sein, das den Takt angibt für den Rest, ne? Das werden wir mal ausprobieren. Ein Metallstab aus der Erde, 30 cm hoch, 5 cm im Durchmesser, blank geputzt. Und der steht in der Mitte des Kreises, in dem wir uns befinden. Und an dem Rand von dem Kreis sind Lautsprecher. Genau in der Mitte des Kreises. Das hat was damit zu tun. Und oben ist LED und Flashlight. Ich decke jetzt mal diesen Stab ab. Kann das sein, dass die Sache sich beruhigt? Das kann sein, ja. Ey, man kann den Stab hochheben. Geil. Also das reagiert doch. Oh Gott. Was habe ich angerichtet? Man darf eigentlich nichts anfassen in der Ausstellung. Los, weg hier. Jetzt verlassen alle fluchtartig den Raum hier.